lebe für den Rave, meine Lunge, sie ist voll mit Haze. Baby, ich fliege, bin so schockverliebt, denn es war Liebe auf den ersten Beat.